11. Stress. Oh nein, auch noch Deutsch. In den nächsten 2 Wochen ist voll der Stress. Ach, die Deutscharbeit ist doch kein Problem. Kathi, ist doch nur von Einheit 1. Ja, Tom, du kannst ja auch alles. Aber ich muss lernen, sonst schaffe ich das nicht. In der letzten Klassenarbeit hatte ich eine 5. Und ich muss auch noch das Referat machen für Geschichte. Da muss ich eine PowerPoint-Präsentation machen. Aber ich kann doch kein PowerPoint. In 2 Wochen muss das fertig sein. Ich habe keine Zeit. Wann kann ich das schaffen? PowerPoint ist doch einfach, Viola. Das kann ich dir zeigen. Aber Lukas und ich haben Stress. Wir machen beim Jugendtriathlon mit. Triathlon? Was ist das denn? Triathlon ist voll cool. 400 Meter schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2500 Meter laufen. Da braucht man Kondition. Wir müssen viel trainieren. Wir brauchen Zeit. Der Tag hat doch nur 24 Stunden. Und schlafen und essen müssen wir auch noch. Ich habe da etwas gelesen, in Jupidu, über Zeitmanagement. Wie man seine Ziele erreichen kann. Man muss einen Plan machen und so. Ach, Kathi, das ist doch alles Quatsch. Nein, ich finde das interessant. Kommt, wir müssen gehen. Es hat geklingelt. Ich probiere das. Macht ihr mit? Kommt ihr heute Nachmittag zu mir? Okay, Kathi, ich komme. Naja, Kathi, versuchen kann man's. Ich komme auch, zusammen mit Lukas.